Venedig im Hotel de Milan, den 14. Mai 1902. Dem Himmel und Max Schillings Dank. Wir sind dem Grand Hotel entronnen und haben nun ein angenehmes, durch keinen Kanal Tingeltangel gestörtes Zimmer im Hotel Milan nach dem Garten zu. Ein venezianischer Garten ist nun allerdings eine wunderliche Abart von Garten. Aber immerhin, es sind ein paar große, schöne Bäume, die uns ins Zimmer sehen. Und man hat hier Ruhe. Ruhe ist aber unter den Gaben Gottes eine der holdesten für den, der es liebt, zuweilen nach innen beschaulich zu sein. Zumal, wer dichten will, der hab es still. Denn das Dichten ist ein Lauschen auf die inneren Quellen. Und die kann nur der hören, um den Ruhe waltet. Aber auch zu der beschaulichen Revueabnahme über das, was man im Lärm des Tages an schönen, seltenen Dingen in sich aufnahm, ist Ruhe nötig. Deshalb sollten besonders Hotelzimmer Ruhe bieten. Denn auf der Reise ist jeden Abend große Revue, was aber nicht hindert, dass die meisten Hotelzimmer akustische Kabinette sind, in denen sich alle üblen Geräusche stelldich eingeben. Nun sollte ich von Venedig reden, dieser wundervollen alten Dame, die nicht mehr lachende Augen hat. Was ist sie nicht alles gewesen? Heldin, Herrscherin, Kurtisane. Ihre Augen waren lange die strahlendsten Europas, jetzt hat sie einen melancholischen Glanz. Aber schön ist ihre Majestät Venezia immer noch. Vielleicht zu schön für diese plebejische Gegenwart, in die sie gar nicht passt. Eine Königin, die sich für Geld sehen lassen muss vor Gaffern, die zwar Geld, aber keinen Respekt vor alten, echten Majestäten haben. Herr Thomas Cook ist auch ihr Impresario. Sic transit gloria mundi. Das Gott erbarm. Ohne Bild gesprochen, der Hauptreiz dieser Stadt liegt in ihrem Verfall und darin, dass sie weniger als alle übrigen großen Städte die Möglichkeit hat, sich wesentlich zu modernisieren. Venedig ist modern genommen eine ganz unmögliche Stadt, weil sich in ihr keine eigentliche Industrie entwickeln kann, da es dazu an Platz gebricht. Solange Venedig als Staatswesen blühte, war sie der Mittelpunkt des Zusammenflusses von Reichtümern, die auswärts erworben wurden. Eine reine Luxusstadt, die sich als solche nur so lange erhalten konnte, als die in ihr herrschenden Geschlechter auf den Einkünften ihrer auswärtigen Besitzungen und Unternehmungen fußten. Seitdem sich dies verändert hat, verfällt sie. Und es sind eigentlich nur die Fremden, die den rapiden und völligen Verfall hintanhalten. Leider erhält sie dadurch auch den Charakter einer bloßen Kuriosität, einer riesigen Schaustellung. Sie ist eine Art permanenter Ausstellung der Vergangenheit. Was die Mathildenhöhe von Darmstadt im vergangenen Jahre für die künstlerische Gegenwart sein wollte, ist sie in Wahrheit für die künstlerische Vergangenheit. Hier sehen wir in wunderbaren, obschon zum großen Teil verwahrlosten Resten, wie mächtig in früheren Zeiten unter den günstigen Bedingungen großer politischer Macht eines aristokratisch geleiteten Gemeindewesens und enormen öffentlichen wie privaten Reichtums die Kunst ins Leben gewirkt hat. Venedig ist mehr als irgendeine andere Stadt im eigentlichsten und umfänglichsten Sinne ein großes Kunstwerk. Was man hier sieht, alles, mit Ausnahme des Wassers, ist Kunst. Derlei wird sich kaum jemals wiederholen, und darum erscheint uns dies alles so reizvoll, fast märchenhaft. In verhältnismäßig geringem Umkreis ist hier eine Summe von Kunst zusammengetragen, die wie unerschöpflich wirkt. Bezeichnend dafür ist die unglaubliche Menge von Städten des Antiquitätenhandels. Mag auch recht vieles von dem, was als alt hingestellt wird, nur geschickte Imitation sein, es bleibt doch noch eine Fülle von wirklich alter Kunst übrig, die nun zum Verkaufe steht. Vieles stammt freilich aus den Edelsitzen der Umgebung, aber auch dies ist venezianisch. Von den Palästen sind nur noch recht wenige im Besitze der alten Familien, denn diese haben zumeist den Reichtum eingebüßt, der dazu gehört, derlei zu erhalten. Man kann heute ganze Paläste für einen Preis mieten, um den man in Berlin keine Wohnung von 10 Zimmern erhält. Diesen Umstand haben sich schon viele vermögende Fremde zunutze gemacht. Auch der Antiquitätenhandel weiß davon zu profitieren, indem er mehr als einen Palast zu einem Antiquitätenlager hergerichtet hat. Zuweilen verhüllt er dies auf eine amüsante Weise. So wurde uns als verbürgt mitgeteilt, dass ein Konsortium von Altertumshändlern nicht allein einen alten Palazzo, sondern auch gleich einen alten Nobile gemietet habe, der darin wohnen durfte unter der Bedingung, dass er die Rolle des Besitzers spielte, als welcher er nun mit viel Würde kauflustige Fremde empfing, die ihren neu erworbenen Besitz an Altertümern mit einem ganz besonderen Gefühl davontrugen, weil sie glauben durften, ihn aus erster Hand erhalten zu haben. Gute Käufe kann man zuweilen bei den Kirchendienern machen, die zugleich Antiquitätenhändler sind und am besten wissen, wo noch etwas zu holen ist. Gemälde bedürfen aber nach dem bekannten Staatsgesetze einer Ausfuhrerlaubnis durch die Akademie. Doch es gibt Mittel und Wege, das zu umgehen. Von den eigentlichen Sternen am Himmel der alten venezianischen Kunst gilt freilich dasselbe, was von den Sternen überhaupt gilt. Man begehrt sie nicht und freut sich ihrer Pracht. Wir haben einige davon gesehen und werden die Freude, die wir daran gehabt haben, gewiss nie vergessen. Wir haben also aus ihnen ein unverlierbares Eigentum gewonnen. Zum ersten Male ist mir bei diesem Besuche ein Meister lieb geworden, den ich bisher wenig beachtet hatte, Cima da Conigliano. Der Sinn für ihn ist mir in der Kirche der Madonna dell'Orto vor seinem Johannes dem Täufer aufgegangen, der mir ein wahres Labsal nach den Kunststücken des Tintoretto war, die dort hängen. Meister wie er und Giovanni Bellini haben in ihren Werken das Höchste erreicht, was der Kunst möglich ist. Trostspendung. Die Werke atmen Frieden, Ruhe, Gleichmaß. Sie sind wahrhaft religiös. Und vor ihnen wird der Genuss zur Andacht. Ich gebe die ganze Prunkmalerei des Dogenpalastes für eine Madonna des Giambellino hin. Und selbst an der gepriesenen Assunta Tizians gehe ich jetzt leichter vorüber als an ein paar Heiligen des Cima da Conigliano. Das Innere des Dogenpalastes hat mich wieder kalt gelassen. Dieser Pomp ist schwülstig und allzu laut. Dagegen ergriff mich wiederum die mächtige Pracht der byzantinischen Mosaiken im herrlichen Hause des heiligen Markus. Am Uhrturme ließen sich diesmal allstündlich die heiligen drei Könige sehen, die nur während 14 Tagen des Jahres ihren Rundgang um die goldene Madonna machen. Es ist ein naiv lustiges Schauspiel, das Einheimische und Fremde mit gleichem Vergnügen betrachten. Sobald die beiden Mori oben mit ihren Eisenhämmern die Stunde vollgeschlagen haben, tut sich rechts von der Madonna die goldene Tür auf und ein flöteblasender Engel erscheint. Mit gemessener Würde folgten ihm die drei Magier und schreiten an der Himmelskönigin vorüber, indem sie sich verbeugen und grüßen, die Hand an ihre Kronen legen. Die Tauben von San Marco sind echte Venezianer. Sie leben von den Fremden. Und es steht zu befürchten, dass die meisten von ihnen während der Saison an Fettsucht zugrunde gehen. Aber es nimmt sich hübsch aus, wie sie sich zutraulich um die Maisspenderinnen scharen. Wenn um 12 Uhr vom Arsenal her der Kanonenschuss fällt, fliegt die ganze Schar erschreckt auf und umkreist die Piazza. Vielleicht tun sie bloß erschreckt, und das Auffliegen gehört zum Programm der Sehenswürdigkeiten für die Forestieri. Denn es ist leider so, alles hat hier den Anschein, als sei es für die Fremden gemacht. Dieser Umstand beeinträchtigt den Genuss der schönen Stadt erheblich, in der die einzige Industrie, die es gibt, allzu eifrig gepflegt wird, die Fremdenindustrie. Man wird nur das Gefühl nicht los, welch Schauspiel, aber ach, ein Schauspiel nur. Venedig, den 15. Mai 1902. Wir haben bei gutem und schlechtem Wetter fleißig Gondelfahrten und einen Ausflug über Fusina nach Padua unternommen, sowie der Insel der Glasfabriken Murano einen Besuch abgestattet. In Murano haben wir in der Rigoschen Fabrik eine Anzahl Gläser nach einem schönen, einfachen alten Muster für uns herstellen lassen und dabei die Geschicklichkeit der Arbeiter bewundert, wobei wir es nur bedauerten, dass die Kunstfertigkeit dieser Leute fast ausschließlich in den Dienst der Imitation der nicht übermäßig geschmackvollen Barockmode gestellt wird. Auch darin zeigt sich das Wesen des heutigen Venedig. Die Kunstübung schreitet nicht fort, sondern zehrt sich in Wiederholung des Alten auf. Wir sehnen uns nach unserem Laufwagen. und freuen uns, morgen wieder mobil zu werden, wieder ins Leben hinauszufahren aus dieser sterbenden Stadt mit ihrem Fliegengesumm von Fremden. Es bleibt trotz aller Dekadenten wahr. Das Leben hat am Ende doch gewonnen. Immer träumen, und sei es in die schönste Vergangenheit hin, macht die Seele flau und katzenjämmerlich. Wir sind auf diesem Planeten gestellt, nicht um auf einem Faulbett zu liegen und holden Imaginationen nachzugehen, sondern um im bewegten Allgemeinen mitbewegt zu sein. Die Gegenwart ist unser Rhodus, wo wir zu zeigen haben, ob wir tanzen können oder ob wir faule Bäuche sind, uns selbst schließlich zur Last und allen lebendigen Wesen ein übler Anblick. Auf und wende den Schritt heiter ins Leben hinein. Schmäle die Stunden nicht, die dir der Tag beschert. Wenn deine Seele auch voll holdrer Gesichte ist, die im Vergangenen einst Leben waren, wie jetzt du.